Welches Ziel verfolgte die Regierung mit dem Abzug von 7.000 bis 8.000 Siedlern aus dem Gazastreifen? Darüber ist in Israel schon vor mehr als 10 Jahren gestritten worden. Ministerpräsident war damals Ariel Sharon. Auf der Herzliya-Sicherheitskonferenz 2003 umriss er sein Vorhaben. Wenn die Palästinenser auch in ein paar Monaten ihren Teil des Friedensplans der Roadmap nicht einhalten, dann wird Israel einseitig einen sicherheitspolitischen Prozess einleiten, die Abspaltung von den Palästinensern. Das Abzugsprogramm hat das Ziel, ein Maximum an Sicherheit und ein Minimum an Reibung zwischen Israelis und Palästinensern zu erreichen. Mit der Roadmap versuchte Israels wichtigster Verbündeter, die US-Regierung, einen vollständigen Zusammenbruch der Friedensbemühungen in Nahost zu verhindern. Das war dringend notwendig, denn US-Präsident Bush bereitete seit 2002 einen Krieg gegen Irak vor. Und er war dafür auf die Hilfe arabischer Staaten wie Jordanien oder Saudi-Arabien angewiesen. Die verlangten im Gegenzug Druck auf die Konfliktparteien in Nahost. Israels Ministerpräsident Sharon wollte in dieser Situation schnell handeln, auch um internationalem Druck zu entgehen. Eine Lösung des Konflikts mit den Palästinensern hielten er und seine Berater für unmöglich, sagt Wissenschaftler Jonathan Reinhold von der Bar-Ilan-Universität. Die glauben nicht an Frieden. Sie glauben nicht, dass sie damit Frieden erreichen können, sondern es geht um unsere Werte, darum, wer wir sind. Sirenen im Sommer 2014. Sie warnen in Israel vor Angriffen aus Gaza. Seit 2005 gab es 4 kriegerische Auseinandersetzungen. Seit dem Krieg im November 2012 erreichen die Geschosse auch Jerusalem und Tel Aviv. Viele Israelis sagen deshalb, der Abzug aus Gaza habe der Bevölkerung nicht mehr Sicherheit gebracht. Ein sicherheitspolitischer Fehler sei das gewesen, sagt selbst Oppositionsführer Yitzhak Herzog heute. Kritiker wie die Menschenrechtsorganisation Gisha mahnen, die Politik verschweige dabei, dass Israel den Gazastreifen seit 2005 nun von außen kontrolliert und seit 2007 größtenteils abriegelt. Ganz anders die Regierung. Sie verweist immer wieder auf die Folgen der Evakuierung, auch mit dem Ziel, internationale Forderungen nach einem Ende der Besatzung im Westjordanland abzuwehren. Grundsätzlich ausgeschlossen ist ein weiterer Abzug damit aber auch in Israel nicht, sagt Wissenschaftler Reinhold, rein rechnerisch zumindest. Ist das Vorhaben eines israelischen Ministerpräsidenten aus der Likud-Partei, so wird er feststellen, dass seine Partei gespalten ist. Er wäre trotzdem in der Lage, es durchzubekommen, denn er hätte mit der Opposition eine Mehrheit im Parlament.